Oh, dass ich doch in der Wüste eine Herberge hätte, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen weggehen, weil sie allesamt Ehebrecher sind, eine Bande von Treulosen. Sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen, durch Lüge und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig im Lande, denn von einer Bosheit schreiten sie zur anderen, mich aber kennen sie nicht. Ist der Spruch Jahwes. Hütet euch einer vor dem anderen und traut keinerlei Bruder, denn jeglicher Bruder übt Hinterlist und jeglicher Genosse geht mit Verleumdung um. Sie hintergehen einer den anderen und Wahrheit reden sie nicht, sie gewöhnen ihre Zunge ans Lügenreden, ränkevoll zu handeln mühen sie sich ab. Du weißt mitten in Arglist, aus Arglist auch wollen sie mich nicht kennen. Ist der Spruch Jahwes. Darum spricht Jahwe der Heerscharen also, fürwahr, ich will sie schmelzen und prüfen. Denn wie soll ich anders handeln angesichts der Bosheit meines Volks? Ein mörderischer Pfeil ist ihre Zunge, Trug redet man, mit seinem Munde redet man Freundliches mit seinem Nächsten, in seinem Inneren aber legt man ihm einen Hinterhalt. Sollte ich dergleichen Menschen nicht strafen, ist der Spruch Jahwes, oder mich an einem so gearteten Volke nicht rächen. Auf den Bergen will ich ein Weinen und Klagen anheben und auf den Auen der Trift ein Trauerlied anstimmen, dass sie durch Feuer verheert sind, so dass niemand mehr über sie hinwandert und sie das Blöken einer Herde nicht mehr vernehmen. Die Vögel unter dem Himmel wie das Wild sind geflüchtet, hinweggezogen. Und ich will Jerusalem zu einem Steinhaufen machen, zu einer Behausung für Schakale und die Städte Judas will ich in eine Wüstenei verwandeln, in der niemand wohnt. Wer ist so weise, dass er dies begreife? Und wer ist, zu dem der Mund Jahwes geredet, dass er es kundtue, weshalb das Land zugrunde gegangen, verödet ist der Wüste gleich, die niemand durchwandert? Jahwe aber sprach, weil sie mein Gesetz, das ich ihnen vorgelegt, außer Acht gelassen und meinem Gebote nicht gehorcht haben, noch danach gewandelt sind, sondern starrsinnig ihrem eigenen Sinn und den Baalen nachgefolgt sind, die zu verehren ihre Väter sie gelehrt haben, darum, so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, will ich sie, dieses Volk da, mit Wermut speisen und sie mit Giftwasser tränken und will sie zerstreuen unter die Völker, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben. Und will das Schwert hinter ihnen dreinsenden, bis ich sie aufgerieben habe. So spricht Jahwe der Heerscharen, merkt doch darauf und ruft den Klagefrauen, dass sie herbeikommen, und sendet zu den klugen Frauen, dass sie herbeikommen, dass sie sich beeilen, ein Trauerlied über uns anzustimmen, damit unsere Augen überfließen von Tränen und von Wasser unsere Wimpern triefen. Denn laute Wehklage lässt sich von Zion her vernehmen, ach wie sind wir vergewaltigt, sogar mit Schmach bedeckt. Denn wir haben das Land verlassen müssen, denn unsere Wohnungen haben sie niedergeworfen. Ja, hört, ihr Weiber, Jahwes Wort, und es fasse euer Ohr das Wort seines Mundes, und lehrt eure Töchter Wehgesang, und eine die andere ein Klagelied. Denn emporgestiegen ist der Tod in unsere Fenster, eingedrungen in unsere Paläste, dass er die Kinder von der Straße hinwegtilge, die jungen Männer von den Plätzen. Und die Leichen der Menschen liegen umher wie der Mist auf dem Acker und wie Gaben hinter dem Schnitter, die niemand aufsammelt. So spricht Jahwe, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, noch rühme sich ein Reicher seines Reichtums, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmen will, dass er klug sei und mich erkenne, dass ich, Jahwe, es bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt, denn an diesen habe ich wohlgefallen, ist der Spruch Jahwes. Fürwahr. Es wird die Zeit kommen, ist der Spruch Jahwes, wo ich alle Unbeschnittenen heimsuchen werde, Ägypten und Juda, Edom und die Ammoniter und Moab und alle mit abgestutztem Haarrand, die in der Wüste wohnen, denn alle Heiden sind unbeschnitten, alle vom Hause Israel aber sind unbeschnittenen Herzens.